gelungen. Ich stuch das, ich stuch das, ich stuch das. Immer bereit, wenn wir Eintracht uns lohnt. Ich stuch das, ich stuch das, ich stuch das. Wir stürzen von innen und schlagen zu. Wir fürchten die Hölle nicht und geben die Flut. Bis endlich der Feind am Boden liegt. Bis England, bis England, bis England besiegt. Bis England besiegt, ich stoß, ich stoß, ich stoß.